gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. Sie begegnen einem Igel. Sagte ein Zahnstocher, bitte registrieren Sie mich. Ich wusste gar nicht, dass ein Bus fährt. Hey, bei 300 Grad, sag mal, muss doch 300 Grad kochen. Der braune Bär sitzt gerade mit seinem Fuchs im Wald und haut sich einen hinter die Binde. Da kommt der Hase vorbei und feuert die beiden an. Hey, ihr Pack, kommt doch lieber mit mir joggen. Die Sauferei führt doch zu nichts und wir haben einen Ruf zu verlieren. Die beiden besinnen sich und schließen sich dem Hasen an. Plötzlich kommen sie beim Elefanten vorbei, der sich eine tierische Leinenkoks zieht. Komm, hey Dicker, lass das Koks und komm mit uns joggen. Das tut der Figur gut, meint der Hase. Und nach kurzer Bedenkzeit schließt sich der Dickhäuter Stone dem Pulk an. Treffen sie den Löwen, sitzend und sich ein Bläs rauchend. Hey Mann, Löwe, komm doch mit uns, fängt der Hase an, als der Löwe ihn mit einem gezielten Hieb quer durch den Wald segeln lässt. Der Pulk der Jogger verdützt, meint er. Das blöde Karnickel geht mir auf den SA, wenn er auf Ekstase ist. Die Tiere im Wald betrinken sich jeden Abend. Eines Abends sagt der Fuchs, Tiere im Wald, so geht es nicht mehr weiter. Bitte registrieren Sie mich. Wir Tiere des Waldes sind ein Vorbild und das geht nicht, dass wir immer total betrunken sind. Also beschließen Sie, ab heute nichts mehr zu trinken. Am nächsten Tag geht der Fuchs eine Kontrollrunde machen. Der Bär ist schlapp, das Eichhörnchen hüpft, aber es geht allen besser. Kommt er zum Hasen. Der hängt hinter dem Baum und kotzt sich aus dem Leib, ist total blau, sagt der Fuchs. Hase, wir Tiere des Waldes haben gesagt, wir trinken nichts mehr. Darauf der Hase. Ja, es tut mir ja so leid, da waren noch Reste, die musste ich einfach trinken. Fuchs, na gut, aber morgen fress ich dich, wenn das nochmal so geht. Am nächsten Tag geht der Fuchs wieder seine Runde. Der Bär kommt ihm fröhlich singend entgegen. Das Eichhörnchen ist Nüsse, kommt er zum Hasen. Der hängt unter dem Baum, bitte registrieren Sie mich. Die Löffel hängen herunter, die Augen blau umrandet, völlig fertig. Volldruff, sagt der Fuchs. Verdammt Hase, wir Tiere vom Wald, wir wollten doch nichts mehr trinken. Der Hase entschuldigt sich und der Fuchs sagt, na gut, eine allerletzte Chance bekommst du noch. Aber morgen fress ich dich wirklich auf, wenn du wieder drauf bist. Am nächsten Morgen geht der Fuchs wieder seine Runde. Er und Eichhörnchen, sehr gut. Kommt er zum Baum, wo der Hase nicht sitzt. Er schaut sich um, sieht nix. Geht weit in mich. Er kommt zu einem Teich. Da sieht er ein kleines Stückchen von einem Strohhalm herausstehen und immer im Kreis herumschwimmen. Er denkt sich, dass etwas nicht stimmen kann und zieht den Strohhalm heraus. Da hängt doch glatt der Hase dran, schon wieder total voll, schon fast bewusstlos. Sagt der Fuchs, oh verdammt Hase, bitte registrieren Sie mich. Wir Tiere im Wald, wir haben doch gesagt, wir trinken nichts mehr. Lallt der Hase. Was ihr Tiere im Wald macht, ist uns Fischen im Teich sowas von scheißegal. Teil 2. Shortcuts. Als der Hase hustete, fragte der Löwe den Bär nach dem Hasen. Schlägt sich der Bär auf die Brusttasche, in welcher sich der Hase versteckt hielt und zeigt das Foto von seinem Freund im Hasen vor.